Deutschlandfunk, Studiozeit. Am 4. April ist Fritz Mikesch 70 Jahre alt geworden. Der Maler und Autor, der aus Innsbruck stammt, aber schon seit den 60er Jahren in Berlin lebt, gehört zu den innovativsten und vielseitigsten Hörspiel- und Feature-Autoren deutscher Sprache. Seit Jahrzehnten bereichert er die akustische Kunst mit neuen Formen und überraschenden Inhalten, die hochkomplexe Sachverhalte spielerisch in die Kunst übertragen. Vielfach verschwimmen die Grenzen von Feature und Hörspiel, wie im folgenden Stück, über das Fritz Mikesch sagt: Beinahe alles ist möglich, warum nicht auch das? In der Sonne auf dem Balkon zu sitzen, Alice im Wunderland zu lesen und über Virtualität nachzudenken, dabei zugleich ein Interview im Kopf zu haben, das Florian Rötzer mit dem Chaosforscher Professor O.E. Rössler geführt hat, und an eine karamellmischende Maschine zu denken, die der Wissenschaftler im Verlauf des Gesprächs erwähnt, weil sie ihm das anschaulichste Beispiel zu sein scheint, um positive Aspekte des Chaos zu illustrieren. In diesem Zustand die Fülle der Welt als Wunderland zu begreifen, sich vorzustellen, dass das Buchwesen Alice aus dem Spiegel gesprungen kommt. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty in his place again. Vorspiel im Denkraum. Was sind virtuelle Fähigkeiten? Man braucht nur zu lesen oder zu hören und sich dabei etwas bildhaft vorzustellen, das genügt. Zum Beispiel Alice im Wunderland. Aber ist nicht alles seltsam genug? Auch ohne verdrehte Sprüche und absurde Regeln, die jede Ordnung auf den Kopf stellen? Und ist die Welt nicht ein einziges Wunderland? Mag sein. Was aber ist dieser Zustand, der uns von allen Seiten überall umgibt? Ganz gleich, ob wir wach sind oder träumen, uns etwas einbilden oder die sogenannte Wirklichkeit betrachten. Nach Wilhelm Flusser eine nichts verbergende Oberfläche. Eine Kinoleinwand, auf der wir Sinn entwerfen. Allerdings nicht als Projektoren, sondern als Knoten, die im Gewebe der Leinwand enthalten sind. Dieses vorläufig unvorstellbare Weltbild bezeichnet Flusser als Weltbild der künftigen Informationsgesellschaft. Welt ist aber in erster Linie eine Frage der Ausrüstung, deren man sich bedient, um sie zu konstruieren. No, no, no, no, no. You were doing fine. Denn wir schauen von drinnen nach draußen, ohne das eigene System verlassen zu können. So sind unsere Bilder. Und die Werkzeuge, die uns zur Verfügung stehen, um hereinkommende Informationen zu bearbeiten, entsprechen der Funktionsweise unserer biologischen Voraussetzungen. Was folgt daraus? Überträgt man diese Position auf jedes andere biologische System, dann entspricht die Zahl der unterschiedlichen Welten der Summe aller unterschiedlichen Geschöpfe. Falls sich der Geist des Menschen in solchen Angelegenheiten irren sollte, war die Hypothese keine Maxime. Als wahrscheinlich darf gelten, dass wir mit einer Fliege bis zum jüngsten Tag über einen Baum diskutieren könnten, ohne die geringste Einigung zu erzielen. Fassen wir zusammen. Geist ist, was Gehirne tun. Informationen lösen Gefühle aus. Gefühle steuern das Denken, Gedanken fördern die Einbildungskraft. Aber wir wissen immer noch nicht, wie man denkt. Obwohl wir ahnen, wie das Denken die Welt gestaltet. Ungefähr so. Erinnerung eines Chaosforschers. Zitat: Ich habe einmal eine Maschine gesehen, die Karamellmasse auf zwei rotierenden Armen immer wieder in die Länge zieht und aufeinander legt. Das sieht sehr hübsch aus und ist das schönste Beispiel. Zufällig eine der besten Illustrationen von Chaos. Wunderland ist überall. Das neue Bild der Welt. Die Karamellmaschine von Fritz Mikesch. Schöner Tag, Augen zu, Spiegel der Vorstellung. Virtualität. Komm, wir spielen, sagt sie und überschwemmt das Hirn. Sind Spiegel durchlässig? Kommt auf den Spiegel an. Wenn ich mir Alice vorstelle, dann springt sie. Man kann sich auch mit offenen Augen verlieren. Es genügt, hören zu sehen, was man liest. Da sitzt einer, denkt an zwei Bücher, hält sich für den roten Faden im Labyrinth der eigenen Gedanken, trinkt Saft und belauscht die Eiswürfel im Glas. Spiegelsprung eines virtuellen Kindes im Kopf, erfrischende Bilder, flüssige Scherben, dazu ein Satz von Hegel. Um zu leben, muss man sich das Leben nehmen. Betonung auf Leben oder auf Nehmen? Hitze macht schläfrig. Geräusche lösen Emotionen aus, Gefühle steuern das Denken und Gedanken fördern die Einbildung. Sie tritt aus dem Spiegel, 130 Jahre alt und zugleich keine Sekunde älter als im Augenblick ihrer Geburt, unter dem Schädeldach eines Dozenten für Mathematik, Logik und Altphilologie. Der rote Faden träumt, aber er weiß es nicht. Alles normal. Traum und Wirklichkeit. Wer soll das unterscheiden? Wo bin ich? Du bist da. Was war das? Die Edamer-Katze. Komisch. Sie grinst immer, aber man hört nichts. Hier ist es anders. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich weiß nie, ob es auf der anderen Seite davor heißen muss oder dahinter. Durch den Spiegel zu gehen, verwirrt den Sinn für die Richtung. Hauptsache, er geht nicht kaputt. Könntest du bitte etwas aufsagen? Etwas Kurzes? Egal. Der Hirte ist mein Herr, sagte das Schaf. Und wenn ich brav bin, darf er mich braten. Bravo. Ist das anglikanisch? Nein, falsch. Wer weiß? Aber so geht es mir immer. Das macht nichts. Ich werde dich Menschheit nennen. Das geht nicht. Ich heiße Alice. Eben. Im Wunderland ist alles möglich. Du hast es mitgebracht. Gar nicht. Jetzt bin ich durcheinander. Ausgezeichnet. Dann können wir anfangen. Es gibt chaotische Tendenzen. Aber nicht jede Möglichkeit muss ein Verhängnis sein. Wer war das? Der Experte. Das beste Beispiel ist die Karamellmaschine. Es heißt aber Mühle. Wer oder was bitte? Das Chaos? Nein, die Maschine. Sie heißt Karamellmühle. Ach, richtig. Es gibt sie mindestens doppelt. Drüben heißt sie Mühle. Ich glaube, es war unten. Möglich. Aber Kaninchenlöcher, die einen Abgrund verbergen, gibt es überall. Und was ist das, Chaos? Vielleicht ein reversibles System. Im Fall der Karamellmaschine ein Lichtpunkt, der wandert, weil man die Maschine nicht sieht, wenn er wandert. Obwohl man sie fotografieren könnte, wenn sie ihrem gewöhnlichen Zweck dient. Was macht sie? Sie zieht auf zwei rotierenden Armen Karamellmasse immer wieder in die Länge und legt sie aufeinander. Wenn sie aber das Chaos darstellen soll, dann steht sie zusätzlich auf einer rotierenden Scheibe. Und zwar im Dunkel. Das kann ich mir nicht merken. Du sollst es dir nicht merken, sondern vorstellen. Weil du doch selber ein Kind der Vorstellung bist. Was heißt das? Das ist ganz einfach. Der Chaosforscher... Nein, falsch, so wird es zu kompliziert. Also, es gibt die Edamer-Katze... Schrödingers Katze... Und Katzen, die malen. Mit der Mühle? Nein, mit Farbe. Außerdem war es eine Maschine. Es war eine Mischmaschine, um korrekt zu sein. Aber das hat Zeit. Im ersten Fall hätten wir da kosmisches Gelächter für virtuelle Mädchen, stilisiert als permanentes, stilles Grinsen. Eine Idee des Herrn Charles Lutwidge Dodgson, bekannt als Lewis Carroll. Den du eigentlich kennen solltest. Wer ist das? Eine verständliche Frage. Weil man keine Bücher lesen kann, in denen man zu Hause ist. Weil man darin geschrieben steht und ausführlich beschrieben wird. Nummer 2. Eine Katze, die zugleich tot und lebendig ist, aber nichts entscheiden kann. Von einem gewissen Schrödinger erfunden, um Schwierigkeiten zu illustrieren. Gibt es hier Karamellpudding? Nein, du musst ihn dir einbilden. Au! Nummer 3. Maunzende Künstler, die man kaum kennt. Zum Beispiel eine leider verstorbene Katze namens Otaki aus dem nördlichen Japan. Wer sind denn der Mann und die Frau? Sie zerlegen lange Texte. Otakis kalligraphische Gemälde sollen viel Kundschaft in den Laden ihres Besitzers gelockt haben. Ich glaube, Katzen kann man nicht besitzen. Richtig. Sympathisch. Vielleicht sollte man Katzen als vornehme Gäste bezeichnen, die sich wohlfühlen. Kitan Tok, ein japanischer Maler, hat Otaki im Jahre 1901 gemalt. Otaki trägt ein Halstuch. Neben der linken Vorderpfote steht ein quadratisches Kästchen. Darin ist Tusche. Die rechte Vorderpfote dient als Pinsel und bemalt die Wand. Die Ohren stehen aufrecht. Die Katze ist vorne schwarz und hinten weiß. Das gemalte Zeichen erinnert an japanische Schrift. Es könnte das Signum für alles sein und nichts bedeuten, ein Bild der Souveränität. Logischer Titel? Otaki beim Malen. Der Gemischtwarenhändler aus dem Dorf Otaru soll übrigens die Gemälde seiner Katze nicht nur wegen ihrer schriftähnlichen Zeichen verkauft, sondern sie deshalb auch zum Wahrsagen benutzt haben. Er wurde reich und berühmt. Noch heute findet man in den Schaufenstern japanischer Geschäfte als Zeichen guter Bedienung Statuen einer Katze mit zum Malen erhobener Pfote. Maneki Neko genannt. Au! Es scheint wirklich nichts zu geben, was es nicht geben könnte. So ist es. Die Welt ist das Wunderland. Aber was ist dann mein Traum? Nun ja, sagen wir, ein Teil vom Traum der Welt, den wir für wirklich erhalten, als Bücher, die vom Land hinter dem Spiegel berichten. Und das, obwohl es auch vor dem Spiegel vieles geben soll, was es zugleich gibt und eigentlich nicht geben kann. Zum Beispiel Teilchen ohne Masse oder die große Leere zwischen den Atomen, die so weit voneinander entfernt sind, dass alles leer sein müsste. Obwohl der Kosmos von Erscheinungen wimmelt, die man anfassen kann. Vom Zustand auf der Erde ganz zu schweigen. Wo jeder ausschreit, der sich mit dem Hammer auf den Daumen haut, weil er den Nagel nicht getroffen hat. All dies ist mindestens so seltsam wie ein weißes Karnickel, das immer zu spät kommt, weil seine Uhr zwei volle Tage nachgeht. Was ist das? Eine Frage der Gradation, der materiellen Dichte der Erscheinungen im Bereich der Täuschung, den wir Wirklichkeit nennen. Gibt es hier Aspirin C und ein Glas Wasser? Was bitte? Was man sich vorstellen kann, wird möglich, weil es der Realität entspricht, die wir uns einbilden. Das ist doch verständlich. Dieser Herr redet wie der Schnapphase. Kein Wunder. Seit einiger Zeit wohnen wir alle in einem einzigen Kopf. Es wird langsam eng. Und wenn man das Alter des Planeten bedenkt, dann ist die Menschheit jedenfalls allegorisch immer noch ein kleines Mädchen. Obwohl man sich eine Person mit 10 Milliarden Augen und Ohren kaum vorstellen kann. Alice? Verschwunden. Das war zu viel. Oder zu wenig. Kleine Mädchen im Wunderland sind das beste Beispiel für die Situation, die wir kennen. Sie war ratlos. Einmal zu groß, einmal zu klein. Und ihr völliges Verschwinden in merkwürdigen Abenteuern wäre das geringste aller Wunder. Closer, please. Closer. Ich glaube fast, dass ich mir ein bisschen fremd vorkomme. Ah, die Menschheit. Da bist du ja wieder. Mich gibt es gar nicht. Aber wenn ich nicht ich bin, wer in aller Welt bin ich dann? Wahrscheinlich ein Rätsel. Gewöhnlich wie ein Schnupfen und mindestens so hübsch wie die Karamellmaschine. Danke. Wo ist sie? Da hinten. Ich meine vorn. Wir haben sie vergessen. Es ist nicht möglich, eine Metapher zu vergessen, die für alles steht, worin wir uns befinden, nämlich das Chaos, in dem auch eine kleine Maschine Platz hat, die gut funktioniert, weil es dieses Ding nicht nur im Gedächtnis eines bekannten Forschers gibt, der jetzt den Raum seiner Erinnerung betritt, um das Licht aus- und eine UV-Lampe anzuschalten. Was ist das für ein heller Punkt? Er bewegt sich. Tatsächlich. Der Glaube versetzt auch Punkte. Das ist ein fluoreszierender Kristall, den Herr Professor Rössler in die Karamellmasse gesteckt hat. Das heißt, er hat sich vorgestellt, dass er es tut. Denn er ist, wie er selber sagt, ein Mann, der zu anschaulichen Bildern neigt, die er im Kopf ablaufen lässt. In welchem? In seinem natürlich. Aber da wir alle hören, was geschieht, werden die Grenzen von Kopf zu Kopf etwas durchsichtiger. Es bleiben nur noch die Unterschiede der Vorstellungskraft, die uns voneinander trennen. Das könnte man auch als Vorzug begreifen, falls man Wert darauf legt, ich zu sagen, ohne mit jeder anderen Person verwechselt zu werden. Ich weiß nicht, ob ich das verstehe. Kein Problem. Hauptsache, es verbindet erfundene Personen mit der Möglichkeit, öffentlich nachzudenken. Oder mit Personen, die etwas erfinden. Oder mit Leuten, die nicht aufgeben, obwohl sie ein schwieriges Gebiet wissenschaftlich beackern. Und ihre Forschung vorantreiben ohne die Philosophie. zu vergessen, weil sich immer deutlicher herausstellt, dass Spiegelländer und geografische Provinzen verschmelzen, wenn sich alle Grenzen verwischen. Während 130 Jahre alte Kinderbücher das Zeitalter der industriellen Revolution mit Schwerpunkten der aktuellen Forschung verbinden, wie zum Beispiel mit der deduktiven Biologie, den chemischen Automaten und Attraktoren, dem Hyperchaos oder der Endophysik, die laut Professor Otto E. Rössler vom Institut für Theoretische Chemie der Universität Tübingen der Welt des inneren Beobachters entspricht. Wodurch wir mit allem Respekt auch diese radiophone Situation als endophysikalisch bedingte charakterisieren dürfen. Aber zurück zur dunklen Silhouette der Karamellmaschine und den Lichtbahnen des Kristalls in der rotierenden Karamellmasse, die man mit offener Blende fotografieren könnte, wie die Scheinwerferspuren fahrender Automobile auf nächtlichen Straßen, um ein wunderschönes, helles Zeichen zu erhalten. Etwa das Negativ einer schwarzen Pfotenspur der malenden Katze Otaki. Wenn auch im Sinne der japanischen Schreibkunst nicht ganz so übersichtlich geordnet und wie gesagt, weiß auf schwarz. Wie geht es weiter? Das weiß vermutlich nur der Mann, dem wir bis jetzt alles verdanken, weil wir beobachten dürfen, wie er mit Gedankenbildern umgeht. Da wir den ehrenwerten Entdecker des nach ihm benannten Rössler, Attraktors und Chaosforscher nicht persönlich bemühen wollten, fassen wir einige seiner Ansichten zusammen, indem wir sinngemäß zitieren. Auf dem imaginären Tisch liegt das imaginäre Foto. Es demonstriert, dass man die Bewegung des Lichtpunktes nicht voraussagen kann, dessen wunderschöne Bahnen das Chaos illustrieren. Alles ist so durcheinander, wie es sich schon der Vorsokratiker Anaxagoras vorgestellt hat. Auf den ersten Blick die perfekte Mischung des Universums. Schaut man genau hin, verlaufen die Lichtbahnen parallel. Der Geist könnte einer einzigen dieser Spuren über beliebig lange Zeit mit nicht endender Genauigkeit folgen. Falls man es für möglich hält, dass alles so aufgebaut ist, dann wäre die Karamellmaschine eine Metapher für die sorgfältige, liebevolle und unendlich genaue Konstruktion unserer Welt. Eine metaphysische Ermutigung daran zu glauben, dass eines Tages alles, was angeblich nicht verständlich ist, doch verständlich wird. Und zwar aus Gründen, die man nicht verstehen kann. Wir hoffen, den Sinn der Botschaft nicht verfälscht zu haben. Wobei wir Sinn zugleich als einen Wink aus der Ferne begreifen. Mit anderen Worten, was von weit her kommt, muss schon da sein, damit man es empfangen kann. Den Wink muss man verstehen. Und das bedeutet Arbeit. Die abschließenden Folgerungen verdanken wir aber einem anderen Professor. Er heißt Holger van den Boom. So, das war die Karamellmaschine. Irgendwelche Fragen? Nein, es war aber eine Mühle. Sie gehört drei Schwestern. Deine Mühle ist die unfertige Erzählung einer verschlafenen Haselmaus aus dem Kopf eines Mannes, der schon lange tot ist. Und du bist seine kindliche Botschafterin der Menschheit, was deiner Beharrlichkeit gut zu Gesicht steht, weil man alles dreimal sagen muss. Gar nicht. Doch. Deine Mühle ist eine virtuelle Mühle. Und die drei Schwestern sind wahrscheinlich die Parzen, die man woanders Nornen nennt. Außerdem malen sie nicht, sie spinnen. Und was sie spinnen, nennt man Schicksal. Hat es Karamellgeschmack? Süß schmeckt es selten. Dann bin ich auch virulent. Möglich. Es heißt aber virtuell. Dispute dieser Art erinnern auf schlichte Weise an den menschlichen Aspekt chaotischer Möglichkeiten, weil sie einerseits automatisch weitergehen, andererseits kreatürlich springen und ohne weitere Vorwarnung plötzlich umkippen, ohne ihre unbekannten Spielräume zu verlassen. Warum ist alles so, wie es ist? Diese unwiderstehlichste aller Reaktionen auf alles wirft automatisch eine zweite Frage auf. Sie lautet: Was wissen wir von der Welt? Zu viel, könnte man denken. Das grenzt an nichts. Gewiss ist nur eines, wir sind der Matrix eingeschrieben, wie alles andere auch. Und weil wir so tun, als wären wir bei der eigenen Geburt nicht dabei gewesen, können wir hinschauen, wo wir wollen. Der Matrix werden wir nicht entrinnen. Wer ist das schon wieder? Die Chromosomenhülle. Die Anordnung von Bildpunkten. In Zeilen und Spalten. Lichtraster in kybernetischen Versuchsnetzen. Das Koordinatensystem simulierter Welten. Alles heißt Matrix. Abgeleitet vom lateinischen Mater. Und hat mit den Müttern zu tun. So auch die postsymbolische Kommunikation. Die uns bemuttert, indem sie Datenanzüge mit einem Rechner verkabelt, der für den Effekt der Virtual Reality zuständig ist. Einen geschützten Begriff, der durch häufigen Gebrauch bereits modisch ausgedünnt wird, bevor irgendjemand begriffen hat, was er unter Umständen bedeuten könnte. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty in his place again. Verzeihung, ich glaube, man sollte die Sache nicht überfrachten, sonst platzt der Zusammenhang der begrenzten Sicht. Und wer zum Beispiel eine Schwäche für zusammenfassende Bilder der Gegenwart hatte, sollte sich an Leute halten, die nicht wissen konnten, was sie vorher gesehen haben. Da hätten wir zum Beispiel einen Text in deutlicher Handschrift, ziemlich anonym, ich weiß nicht aus welchem Jahr. Angeblich hat es laut Fußnote heftig geschneit. Darf ich das vorlesen? Ich wüsste niemand, der es besser könnte. Falls du es kannst. Achtung, morsches Papier. Rohre fliegen wie ein Donnerkreuz. Die Menschen machen weite Wege, ohne einen Schritt zu tun. Gedanken sperrt man in den Schrein. Der Schrein bewahrt sie auf und mischt sie nach Belieben und ergibt sie wieder her. Das große Feuer lauert überall in langen Eisentropfen, die... Es tragen und lebendig machen, wenn der Tag gekommen ist. Die es tragen und lebendig machen, wenn der Tag gekommen ist. Die Zeit ist mächtig. Räder fahren schnell dahin und niemand sieht den Wagen. Die Gesetze werden aufgehoben. Wenn es anfängt, dürfen kluge Teufel einen Himmel bauen. Aus der Hölle kommt ein starker Zauber. Über Nacht wird alles fremd. Ein großer Schlaf hebt an. Und die da schlafen, glauben wach zu sein. Sie leben wie die Toten. Essen Bilder. Und sie fühlen sich wie Engel Gottes. Die da aber wach sind, haben alle weltliche Gewalt. Fertig, oh je. Eben. Was heißt das? Ist das wahr? Solltest du eigentlich wissen. Als Menschheit. Es handelt sich um die Vogelperspektive eines unbekannten Propheten. Deutlich von hinten nach vorn gesehen. Aber so, als wäre die Vergangenheit oben und würde nach unten auf die Gegenwart schauen. Memory agents, darling, is what I have instead of a view. Alice? Man wird sich daran gewöhnen müssen. Eine Pause könnte nicht schaden. Aber leider riecht es nach Überstunden. Tja, eines Tages wird man übrigens verschwundene Personen, soweit sie wirkliche Personen gewesen sein könnten, als Diskette mit sich herumtragen, wie eine elektronische Urne in Scheibenform. Sozusagen als polierte Asche der potenziellen Auferstehung mit Hilfe geeigneter Dekodierungsmaschinen. Dann wird die Synthese des errechneten Bildes ihrer täuschenden Erscheinung zugleich so fern und nahe sein, wie der Bolero von Ravel unter den spektralfarbigen Reflexen einer CD aus den aktuellen 90er Jahren des 20. Jahrhunderts. Das klingt verwegen, ist aber mehr als wahrscheinlich. Und wozu soll das gut sein? Um einen Effekt zu genießen, an dessen Vorführung dir gelegen scheint, nämlich das Erscheinen einer Person, die dem Anschein nach verschwunden war. Und wenn sich erst alle Welt daran gewöhnt hat, wird niemand mehr diese Frage stellen. Also gibt es auch keine Antwort. Es wird so gewöhnlich sein wie das Foto deiner verstorbenen Doppelgängerin in der Brusttasche deines Erfinders, der es jetzt nicht mehr betrachten kann, weil Erfinder meistens nicht so lange leben wie das, was sie erfinden. Zum Beispiel du. Wenn ich die Menschheit sein soll, dann hat mich gewiss kein Dozent der Universität von Rugby erfunden. Richtig. Verblüffend. Es war aber ein Internat. Ich meine, vor der Universität. Macht nichts. Ich schlage vor, wir halten uns an die Spielregeln. An welche? Vielleicht an alles, was sich die Leute vorstellen, wenn sie zuhören. Und was ist das für ein Spiel? Man nennt es Virtualität. Gedächtnisschwund inbegriffen. Ich denke an deinen. Ein schwieriges Wort. Aber eine leichte Praxis. Ich weiß auch nie, ob es Antipode heißt oder Antipathie. Eine Reise quer durch den Mittelpunkt der Erde zu einem Punkt auf der gegenüberliegenden Seite muss nicht unbedingt sympathisch sein. Es wäre möglich, dass Antipoden Antipathie einflößen. Und was zusammenhängt, kann man schwer auseinanderhalten. Danke. Ich kann es mir trotzdem nicht merken. Du musst dir einfach das Gegenteil einbilden. Gern, aber wie? Virtuell. Schon wieder. Richtig. Alles wiederholt sich. Und die Mode greift jedes Mal zu, auch im Fall der Virtualität. In seiner schönsten Bedeutung steht dieser Begriff für innewohnende Kraft. Als virtuell bezeichnet man alles, was der Möglichkeit nach sein könnte, anlagemäßig wahrscheinlich oder scheinbar da ist. Wobei wir den Streit über die Differenz von scheinbar und anscheinend ausklammern, weil wir uns auf den Schein einigen, den die Funktionsweise unserer neuronalen Netze als Welt entwirft. Ich glaube, das ist kein Spiel. Möglich. Aber die Regel. Wer sie beherrscht, man könnte auch sagen, wen sie beherrscht, der kann spielen, ohne daran zu denken. Es gibt aber Spiele, an die ich mich nicht gewöhnen kann. Zum Beispiel? Beim Croquet einen Flamingo als Schläger zu benutzen, der den Hals immer krumm macht, weil man mit seinem Schnabel einen Igel treffen muss, der sich jedes Mal erstaunt umdreht, wenn man gerade ausholt. Und jedes Mal, wenn ein Mitglied der zahllosen Lesergemeinde an diese Stelle kommt, muss Alice im Wunderland lachen. Und jedes Mal lacht sie anders. Ich bin nicht sicher, ob das wahr ist. Wie auch immer, sagen wir, du wiederholst dich. Auf jeden Fall kannst du nichts dafür, denn so steht es geschrieben. Vermutlich eine Hommage an die grausame Unschuld junger Damen, falls wir an den kalligrafierenden Amateurfotografen denken, der die Alice-Bücher einer gewissen Alice Pleasance Littleton gewidmet hat. Es war übrigens die Tochter eines Vorgesetzten. Und Reverend Charles Lutwidge Dodgson war nicht nur Dozent für Mathematik, sondern auch Dekan der anglikanischen Kirche ohne Predigtverpflichtung. Dazu ein Spezialist für selbstgebautes mechanisches Spielzeug, Kissenprobleme zum Einschlafen und Briefe an kleine Mädchen. In dieser Korrespondenz findet sich unter anderem die Behauptung, er habe alle 7 Jahre Geburtstag, und zwar am 5. Dienstag im April. Das hört sich an wie Unsinn. Möglich. Aber so ist die Wirklichkeit. Und dir hat dieser Mann die Fähigkeit gegeben, dich denkend gegen jeden Unsinn zu behaupten. Was man von der Menschheit nicht unbedingt behaupten kann. Ich weiß nicht, ob mich das interessiert. Hoffentlich wird das Kind nicht schizophren. Die Metamorphose, erwachsen zu werden, scheint dem ernsthaften, fantasiebegabten und zuweilen stotternden Pedanten nie gelungen zu sein, dessen Pseudonym als Schriftsteller einer Vertauschung seiner beiden Vornamen entspricht, die er zunächst ins Lateinische übertrug. Ludovicus Carolus. Und sie anschließend anglisierte. Lewis Carroll. Wonach dieses Pseudonym unter insgesamt 5 Vorschlägen von Edmund Yates, dem Herausgeber der Comic Times, ausgewählt wurde. Und das Original deiner später in vielen Auflagen gedruckten Welt, von der es sogar eine Esperanto-Fassung oder eine Fassung für Stenotypistinnen gibt, hat er deinem charmanten Urbild als Schönschrift überreicht. Das ist mir egal. Sei bitte nicht so unmissverständlich. Ich kann es nicht ändern. Man hätte dieses Kind nicht Menschheit nennen dürfen. Hätte ist ein dummes Wort. Dumme Wörter kommen immer zu spät. Wie das weiße Kaninchen, obwohl sie keine Weste tragen. Wie meinst du das? Wie es gemeint ist. Etwas anderes kann ich nicht wissen. Na bitte. Ich glaube, sie macht sich davon. Wer? Die Menschheit. Ich meine Alice. And when I found the door was locked, I pulled and pushed and kicked and knocked. Ich wollte sagen, sie macht sich einen Reim auf diese Unterstellung. Gar nicht. Ich bin, wie ich bin. Beruhige dich. Ich auch. Das gilt wohl für alles. Fatal. Irgendetwas stimmt nicht. Ich bin übrigens der rote Faden. Ich dachte, die blaue Raupe. Manchmal sind sie schwer zu finden. Falls du mir eine virtuelle Kreation deines verzweifelten Schöpfers unterschieben willst, würde ich den Humor der Edamer Katze vorziehen. Warum? Es geht nichts über ein isoliertes Grinsen, das ohne Katze mitten in der Luft hängt. Immerhin origineller als blaue Raupen und Katzen ohne Grinsen. Ich glaube sogar, das hast du selber gesagt. Malende Katzen gefallen mir aber besser. Mir auch. Und was wären sie am liebsten? Erstens, was ich bin. Zweitens, ein Mönch. Was ist das? Jemand, der sich fremd fühlt. Dann bin ich auch ein Mönch. In deinem Fall heißt das Nonne. Das klingt wie Puppe und gefällt mir nicht. Ich hätte lieber eine Karamellmaschine. Erstens, ist das nicht logisch? Zweitens bist du weder das eine noch das andere und drittens etwas sprunghaft. Obwohl sich der schüchterne Reverend Dodgson, vielleicht eine erwachsene, wenn auch kindhafte und nicht besonders nonnenartige, vitale, bewegliche Puppe namens Alice gewünscht hätte. Um bei Gelegenheit über den eigenen Schatten und mitten ins süße Leben zu springen. Anstatt der gequälten Maschine seines Körpers einen geistigen Ausweg ins Absurde anzubieten. Und auf bittere Weise mitten im Königreich der Kinder zu landen, um an André Breton zu erinnern, der sich so ähnlich über das Wunderland geäußert hat. Wobei er an Auswege aus beliebigen Schwierigkeiten dachte, die auch erotische sein können. Und was sind das für Tische? Pardon, wo sind hier Tische? Moment, lassen Sie mich mal, Herr Kollege. Meinst du etwa dieses Wort erotisch? Blödsinn. Nein, richtig. Na bitte, in diesem Fall bin ich der Experte, sagen wir kombinatorisch, als roter Faden. Sie werden die Haare noch ausreißen, an denen Sie alles herbeiziehen. Wieso? Drüben oder unten? Im Kaninchenloch war sie zu Hause. Jetzt steht sie, von drüben gesehen, vor dem Spiegel und versucht, ihre bezaubernden Haare zu ordnen, die ihr immer ins Gesicht fallen, wenn sie sich nachdenklich über einen Text beugt und nach Illustrationen sucht. Das könnten die Wörter sein, die sie nicht kennt, seit das Wunderland expandiert. Sie meinen das Haar in der Suppe, die Sie ihr eingebrockt haben, seit es Ihnen gefallen hat, diesem zierlichen Mädchen die Summe aller Menschen aufzubürden. Katastrophal. Was bitte bedeutet erotisch? Oh, Verzeihung. Also, erotisch von Erotik. Weder Tisch noch Tick. Abgeleitet von Eros, dem Gott der schönsten Illusionen. Und wenn wir trotzdem beim Tisch bleiben, entweder das Hologramm eines Tisches, also ein dreidimensionales Foto, das dem Tisch so ähnlich sieht, dass man einen Bleistift darauf legen möchte, der aber auf den Boden fällt, weil der Tisch aus Licht besteht und gar nicht da ist. Wenn man aber die Photonen oder sagen wir das Licht der Wünsche dicht genug rafft, dann wird aus dem Tisch unter Umständen ein Doppelbett, in dem das glückliche Gewicht von mindestens zwei Personen einen festen Platz hat, weil sie erotisch miteinander verbunden sind. Und dann? Es hätte eine Liege sein sollen. Mit dem Doppelbett wird es gleich wie deine Ehe, die vielleicht keinen Bestand hat. Und dann? Kommt es zu Virtualitätsschwankungen, die übrigens auch außerhalb fester Bündnisse geläufiger sind, als man annehmen würde. Beispiel. Nach dem Sex wird das Objekt des Begehrens so deutlich, dass sich die gestillte Lust meldet und das verschwundene Ideal beklagt. Falls das postkoitale Schweigen, Rauchen und Trinken nicht in einen saftigen Dialog mündet, der das Vorstellungsvermögen wieder ankurbelt, um an die Mechanik zu erinnern. Anders gesagt, Programme, die abstürzen, dürfen als gelöscht gelten. Sie haben das Küssen vergessen. Was bitte? Stimmt. Danke. Woher sie das weiß? Keine Ahnung. Vielleicht wird sie älter. Mir ist so langweilig. Ich mag keine traurigen Geschichten. Niemand mag sie. Sie entsprechen aber einem Teil der Regel. Und das Spiel geht weiter. Die 6 mag ich auch nicht. Warum ausgerechnet die 6? Ach so, es heißt aber den. Nein, die. Meinetwegen, lassen wir sie beiseite, die Sexualität. Ich schlage vor, wir einigen uns auf das. Das was? Das Rätsel. Man nennt es auch Hexagramm. Es hat mit der 6 zu tun. Ich meine die Zahl. Was ist das für ein Rätsel? Jetzt gib acht. Nimm dir das Gramm von einer Hexe, Elas weg, füg A hinzu. Denk dir dann 6 gleiche Striche, 2 mal 3 im Kreis im Nu. Eine Spitze zeigt nach oben, Eine zeigt das Spiegelbild. Dreh den Stern, bis er verschwindet. 3 mal 2 ist 1 geworden und der Süden zeigt nach Norden. Spitze Zacken drehen Runden. Alle Punkte sind verbunden. Ich ist ganz im Du verschwunden. Wer des Rätsels Lösung findet, hat sich mit dem Glück verbündet. Das Geheimnis ist ein Wort. Wen es küsst, den trägt es fort an den schönsten Himmelsort. Ich mag eigentlich keine Rätsel, aber dieses gefällt mir. Leider weiß ich nicht die Lösung. Hermes Trigeminus, nicht wahr? Ich sinke, könnte auch sagen, steige. Oder Goethe, irgendetwas in dieser Richtung. Es handelt sich definitiv nicht um den dreifach gegabelten Kopfnerv oder eine Verdoppelung der Schmerzen, die er verursacht. Während, nebenbei gesagt, der ägyptische Weise Trismegistos heißen dürfte. Auch mit dem deutschen Dichterfürsten, der viel erdulden muss, hat das Gleichnis nichts zu tun, obwohl die Assoziation nicht ganz aus der Luft gegriffen scheint. Ich unterzeichne das Geholper trotzdem persönlich, nämlich als roter Faden. Jetzt weiß ich die Lösung noch immer nicht. Das tut mir leid. Aber Experten lenken häufig ab, wenn es um Antworten geht, die sie nicht wissen. Es handelt sich um ein Wort mit 5 Buchstaben. Es steht über einem Tor geschrieben und das Tor führt in den Garten der Seligkeit. Was ist das für ein Garten? In diesem Garten dürfen die Menschen auch das Wunderland vergessen, ohne gleich wieder in einer ganz gewöhnlichen Täuschung zu landen. Sie verwirren das Kind. Gar nicht. Ich höre zu. Na bitte. Man darf das Wort aber nicht zu lange anstarren und vor allem nicht zu laut sagen. Sonst schließt das Tor sich wieder, bevor es sich geöffnet hat. Und was das Wort bedeutet, müssen Liebende gemeinsam herausfinden, wenn es ihnen gelingt, den Garten zu betreten. Da will ich hin. Vielleicht bist du schon unterwegs. Meistens gelingt es ohnehin nur Personen, die in Büchern beschrieben werden. Und weil das auch für die Allegorie der Menschheit gilt, hast du gute Chancen. And when I found the door was shut, I tried to turn the handle, but... Das Buch über Alice im Garten der Seligkeit muss aber erst noch geschrieben werden und bleibt vorläufig ein utopisches Projekt. Dann müssen wir jemanden finden, der es schreibt. Das dürfte schwierig werden. Warum? Die Antwort liegt auf der Hand. Es gibt zurzeit nach Peter Glaser ein energiereiches Unbehagen an der Linearität, das wir auch als Abneigung gegen die Zeilen der Schrift deuten müssen. Und obwohl der zitierte Fachmann den Cyberspace beim Stand der Dinge als die begehbare Vision eines Schmierzettels definiert, wird die verbesserte Ausführung dieser derzeit noch klobigen technischen Konfiguration vielleicht eines Tages imstande sein, das gelobte Land direkt auf die Retina zu projizieren. Während sie gleichzeitig alle Empfindungen der Seligkeit durch Stimulation des Gehirns direkt im Kopf entstehen lässt, der dann die Wahrnehmung vermittelt, man sei körperlich verreist, was beim Lesen von Büchern kaum möglich sein dürfte, es sei denn in dieser ausgereiften Version der Virtual Reality oder künstlichen Welt. Ernsthafte Schwierigkeiten scheint es nur mit simulierten Gerüchen zu geben. Aber da es meistens eher stinkt als duftet, fällt dieser Sachverhalt kaum ins Gewicht. 5, 6, 7, 8, 9. Akustisch vermittelt bereits der ziemlich schwere Kopfhelm der aktuellen Ausrüstung mit seinen integrierten LCD-Monitoren und ohrenverschließenden Kopfhörern einen quadrophonischen Höreffekt, der den Konsumenten beinahe kugelförmig zu umgeben scheint. Ist das gefährlich? Möglich. Es wird sich zeigen. Warum macht man es dann? Weil gefährliche Sachen Spaß machen. So ist es eben, wenn sich die Technik mit dem Ideal beschäftigt. Und was ist das für ein Körper, der nicht ohne Ausrüstung in Büchern spazieren gehen kann? Einer, der hört und sieht, was er liest, aber beim Lesen draußen bleiben muss. Das kann ich mir nicht vorstellen. Logisch, du bist ja auch eine Geschriebene. Oder hast du schon einen Leser gesehen, der dir winkt? Ich glaube, nein. Ich will hier weg. Das nennt man einen Fluchtimpuls aufgrund begrenzter Interaktivität mit dem Rest der Welt, respektive Sehnsucht nach der programmierenden Instanz. Ist das Deutsch? Nein, ein Impuls. Früher hieß das die Suche nach Gott. Und Gottsuchende wurden Mönche genannt. Oder Nonnen. Oder Anachoreten. sofern sie die Wüste einem Kloster vorzogen, um mit dem Programmierer allein zu sein. Weil sie herausfinden wollten, warum er sie so programmiert hatte, dass sie mit der allgemeinen Hauptprogrammschiene nichts anzufangen wussten. Weil sie ihnen hauptsächlich Fluchtimpulse eingab. Das klingt ziemlich fremd. Und ist es auch. Man nennt es Fremdgefühl. Und es bedeutet, dass einem die Welt ohne Sinn nichts zu sagen hat. Was ist denn Sinn? Ein Wink aus der Ferne. Und was ist sinnlos? Wenn die Langeweile auch im Sturzflug wohnt. Obwohl das finale Interface mit großer Geschwindigkeit näher kommt. Ich will nach Hause. Lass dir Zeit. Programme sind schnell genug. Sie werden abgerufen, geprüft und ersetzt. Bing, schon sind sie verschwunden. Manchmal auch lautlos. Ich bin kein Programm. Ich heiße Alice. Das ist kein Argument. Jedes Programm hat einen Namen. Auch Namen sind Programme. Und was soll ich jetzt tun als Programm? Stell dir vor, du bist die Menschheit. Und sprich ein Gebet zum Chaos. Aus dem Stegreif? Wie soll denn das gehen? Alles ist möglich. Ungefähr so. Allmächtiger Lichtpunkt im Dunkel. Der da wandert auf unerforschlichen Bahnen. Diesseits und jenseits der Spiegel. Weil es dem großen Programmierer gefallen hat, wenigstens eine UV-Lampe anzuschalten in den Köpfen seiner ratlosen Programme. Auf das wir nicht verloren gehen, im Wunderland ohne Ende. Sei unseren virtuellen Schwächen gnädig. Beschere uns eine Kamera mit offener Blende. Bewahre uns vor dem finalen Absturz. Und gewähre uns einen Zustand, den wir als möglich ertragen. Möge er süß sein, so lange wie möglich. Im Namen unendlicher Genauigkeit, die von liebevoller Planung kündet. Inmitten der grenzenlosen Unverständlichkeit des Tohuwabohu, an dem wir teilhaben. Wenn es nach Professor Rössler geht. Amen. Hoffentlich hilft es. Das kann man beim Beten nie wissen. Es ist doch nur eine Mühle. Ich glaube, sie hört nichts. Immerhin eine Mühle Gottes, wie man früher gesagt hätte und auch heute noch sagen könnte. Es war übrigens... Ich weiß! Vielleicht ist es ja freundlich. Möglich. Aber was bitte? Das Chaos. Als Karamellmaschine. Fatales Geräusch. Das muss er gewesen sein. Der Spiegel. Überall Scherben. Es war das Glas. Alice? Verschwunden. Kein Wunder, zu laut hier. Muss trotzdem eingeschlafen sein. Da hängt er wieder. Dieser Gruß der Mechanik. Mitten in der Luft. Wie das Grinsen der Edamer-Katze. Sofort muss ich an einen Film von Coppola denken. Vietnam auf den Philippinen. Es wird gedreht, alle drehen durch. Wagner im Anflug, Krieg auf der Leinwand, wie in den Kopf gestanzt. Wunder der Vorstellungskraft. Virtualität. Einfach springen lassen, die Bilder. Aber wohin? Immer nach Hause. Riskante Sache. Man kann nie wissen, wie es dazugeht. Egal. So ist das Wunderland. Nachspiel im Denkraum. Das Entwerfen von Sinn dürfen wir in diesem Zusammenhang mit Jean Baudrillard in Frage stellen. Zitat: Wer an den Sinn glaubt, wird daran zugrunde gehen, wenn auch gut eingehüllt in die Ironie des Scheins. Eine Allegorie der Menschheit als kleines Mädchen mag verschwinden, wenn sich die Augen öffnen, weil es zu laut wird und ein Hubschrauber an apokalyptische Filme erinnert. Während man Marlon Brando im eigenen Kopf immer wieder sagen hört, das Grauen habe ein Gesicht und einen Namen. Das virtuelle Schriftgeschöpf Alice mag zurückkehren in die Alice-Bücher des Lewis Carroll, wo es zu Hause ist. Eines Tages wird es aber künstliche Personen in künstlichen Welten geben. Wer wird ihnen beibringen, dass sie nichts weiter als Datenschwärme sind und nur zum Schein existieren? Apropos Schein. Ein vollkommenes Modell der kybernetischen Vorrichtung, die es Weltflüchtigen der aktuellen Spielart schon heute gestattet, ihren Körper scheinbar in die leeren Räume der Virtual Reality mitzunehmen, um als Kybernauten im Cyberspace mit Computerprogrammen zu interagieren, könnte uns in Zukunft vielleicht Sensationen bescheren, die wir uns kaum vorstellen können. Zum Beispiel eine Alice, die aussieht und sich anhört wie das lebendig gewordene Mädchen aus den Büchern vom Wunderland und den Abenteuern hinter dem Spiegel. Zugleich aber bei näherem Hinsehen oder Anfühlen aus zigtausend Millionen mikroskopisch kleiner Menschen zusammengesetzt. Und je ferner die reizende junge Dame schiene, desto größer würden scheinbar die Menschen. Als wollte der Geist das Allerkleinste mit nicht zu überbietender Genauigkeit durch Betrachtung in überzeugende Nähe rücken. Schließlich befänden wir uns wieder in allernächster Tuchfühlung mit dem Welt- und Menschheitsgefühl, das wir kennen. Könnten zugleich das Haar des Kindes berühren, wie das Haar der großen Göttin aller Täuschungen. Und der Name Alice würde vom Wesen der globalen Maya überlagert. Dann würde jemand den Strom ausschalten. Hoffentlich haben wir sie nicht gelöscht. Würde eine besorgte Stimme sagen. Und nach dem Schock der Ernüchterung hätten wir vielleicht etwas begriffen. Falls uns nicht gänzlich entfallen wäre, dass Sinn nicht transportierbar ist. Weil er entweder aus der Ferne wirkt. Oder gar nicht. Auch wenn diese Ferne vorübergehend die kürzeste aller Distanzen gewesen sein könnte. Als Weg der Botschaft von A wie Alice nach B, dem inneren Beobachter. Im Inneren dieser kybernetischen Vorrichtung, solange der prozessorgesteuerte Rechner und der mit ihm verbundene Generator für mehr als 1000 fühlbare Bilder pro Sekunde nicht den technischen Nachweis für menschliches Versagen demonstrieren. Unabhängig von allen Wundern der Zukunft wird eine kindliche Frage bleiben, die dem Chaos der virtuellen Möglichkeiten gilt, auch wenn es zufällig eine Karamellmaschine sein sollte. Wahrlich, so ist es. Wo bin ich? Wunderland ist überall. Das neue Bild der Welt. Die Karamellmaschine von Fritz Mikesch. Mit Werner Rehm, Marie-Luise Schramm, Klaus Jepsen, Nadja Martina Schulz, Cornelius Obonja. Regieassistenz Isa Kaiser, Schnitt Sabine Winkler, Ton Brunhild Thomas, Regie Annette Jainski. Produktion Deutschlandradio Berlin mit dem Saarländischen Rundfunk 1996.